Die Psychologie des Kollektivirrtums. Sozialpsychologisch faszinierend ist auch im Nachhinein die kollektive Unfähigkeit, das Risiko, den Zeitpunkt und den Umfang der größten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise vorauszusehen. Nassim Taleb hatte 2007 sein Buch »Der schwarze Schwan« herausgebracht. Es handelt von der Macht unwahrscheinlicher Ereignisse. Deren Eintritt macht immer wieder die scheinbar zuverlässigen Grundlagen der Berechnung statistischer Wahrscheinlichkeiten gegenstandslos, und zwar gerade dann, wenn es darauf ankommt. Für Nassim Taleb war das Attentat vom 11. September solch ein Beispiel. Aktuell könnte man aber auch die Wirkung eines großen Reaktorunfalls wie in Fukushima als Prognosekiller heranziehen. Der schwarze Schwan, im Vorfeld der großen Finanzkrise und ohne Kenntnis von deren Eintritt geschrieben, gibt ein hervorragendes analytisches Rüstzeug für einen Teil dessen, was geschah. Es waren ja im Vorfeld der Krise nicht nur geldgierige Zocker am Werk. Es gab scheinbar belastbare statistische Modelle über die Ausfallwahrscheinlichkeit von Hypotheken, sauber differenziert nach Regionen und Beleihungsgrenzen. Nur dadurch wurde es möglich, Subprime-Loans mit erstklassigen Wertpapieren zu refinanzieren und für diese Wertpapiere Ausfallwahrscheinlichkeiten zu berechnen, die als Grundlage für Kreditversicherungen dienten. Nicht im System vorgesehen waren Missbrauch und Betrug. Nicht vorgesehen waren aber auch das Ausmaß und der recht einheitliche, überregionale Charakter des Rückgangs der Immobilienpreise. Als das Ungeplante eintrat, war die finanzielle Kernschmelze da und vernichtete auch dort Buchwerte, wo nicht nur Leichtsinn, Gier und Betrug regierten. Die Prognosefähigkeit des Systems war prinzipiell überschätzt worden. Zusammenhänge, die über Jahrzehnte statistisch stabil gewesen waren, galten plötzlich nicht mehr. Der allgemeinen Erkenntnisblindheit wurde durch das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Wissenschaftlichkeit mathematischer Methoden, insbesondere der Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Vorschub geleistet. Die Achillesferse aller Finanzmarktmodelle war die Vernachlässigung psychologischer Elemente. Die Annahme, dass alle Marktteilnehmer sich in einem ausreichend transparenten Marktgeschehen rational verhalten, führte zu dem Resultat, dass die Marktpreise die effizienteste aller Welten abbilden. Damit erklärten die Modelle teilweise zwar sich selbst, aber nicht die Wirklichkeit. Robert Shiller spottet dazu: Das Thema Aktienmarktblase in einem Ökonomiekurs anzusprechen, ist ähnlich verrückt, wie in einem Astronomiekurs mit Astrologie anzufangen. Die anderen werden sie erstaunt ansehen und denken: Wie ist der hier reingekommen? Dieser Gruppendruck wirkt. Menschen in Expertengruppen sorgen sich ständig um ihre persönliche Bedeutung und ihren Einfluss. Sie haben den Eindruck, wenn sie zu weit vom Konsens abrücken, werden sie in keine ernsthafte Position gelangen. Das gilt auch für Ökonomen. Gefragt, weshalb es bei ihm anders war, antwortet Robert Shiller: Ich habe immer eine zynische Sicht auf die Welt gehabt. Das war meine Haltung und so bin ich immer noch. Ich habe nie richtig dazugehört. Außenseitertum scheint der Preis dafür zu sein, Kollektivirrtümern zu entgehen. Und je größer die allgemeine Überzeugung von der Richtigkeit einer bestimmten Sicht auf die Dinge, umso kleiner ist die Zahl der Außenseiter und umso ablehnender ist die Stimmung, auf die sie treffen. Der amerikanische Ökonom Nouriel Roubini war solch ein Außenseiter. Im Herbst 2006 sagte er in einem Vortrag beim IWF, eine Häuserkrise, eine weltweite tiefe Rezession und eine systematische Finanzkrise voraus, die Hedgefonds und Investmentbanken in den Abgrund reißen könnte, und stieß damit auf tiefe Skepsis. In den folgenden 2 Jahren erfüllten sich seine Prognosen Stück für Stück und entsprechend wuchs sein Ruhm. Roubini war zwar der Einzige, der die Krise in ihrer Totalität vorhersagte, aber vor den Gefahren der durch die amerikanische Geldpolitik geschaffenen Kreditblase, vor den systemischen Risiken von Vermögens- und Kreditblasen, vor der Unhaltbarkeit des amerikanischen Leistungsbilanzdefizits, vor der Neigung der amerikanischen Verbraucher, über ihre Verhältnisse zu leben, hatten auch andere gewarnt. Sie waren aber vereinzelt und stets eine Minderheit, und sie wurden ignoriert. Rubini schreibt: Most people who inhabited those worlds ignored those warnings because they clung to a simple, quaint belief that markets are self-regulating entities that are stable, solid, and dependable. By this reasoning, the entire edifice of 21st century capitalism, aided, of course, by newfangled financial innovation, would regulate itself, keeping close to a steady, self-adjusting state of equilibrium. Auch bei den Investoren, Banken und Analysten dominierte ein naiver Glaube daran, es werde immer so weitergehen. Die Universalität und Stärke dieses Glaubens schuf offenbar auch für intelligente Leute eine subjektive Unmöglichkeit, die immanenten Risiken zu erkennen. Einige wenige Marktteilnehmer erkannten die Risiken früh, aber sie glaubten sich selber kaum, weil niemand anderes ihnen glaubte. Sie wurden in der Krise unfasslich reich, weil sie sich ihr gesundes Urteil nicht durch Gruppendruck hatten trüben lassen und verdienten Milliarden. Michael Lewis hat der Geschichte dieser Helden ein faszinierendes Buch gewidmet. Deutlich wird, man muss in manchen Situationen fast schon verhaltens- und beziehungsgestört sein, um sich einen klaren Blick für die Fakten zu bewahren. Schon als die Krise längst Realität war, wurde der Gruppendruck, dem Ökonomen unterliegen, bei der Einschätzung ihrer Schwere deutlich. Das zeigt sich selbst für Deutschland auf faszinierende Weise, wenn man vergleicht, wie sich die Prognosen für das Krisenjahr im zeitgleichen Vergleich entwickelten. Alle Prognostiker, ob national oder international, waren in Bezug auf das deutsche Wirtschaftswachstum 2009 zu jedem gegebenen Zeitpunkt immer derselben Meinung. Gemeinsam schätzten sie im Frühjahr 2008 das Wachstum im kommenden Jahr auf 1 bis 1,5%. Und gemeinsam schätzten sie es ein Jahr später auf minus 5,5 bis minus 6%. Das bestätigt die Einschätzung von Robert Shiller, dass Experten sich nicht gern vereinzeln. Im Zweifel irren sie lieber gemeinsam mit den Kollegen, als alleine das Risiko einer Falschprognose einzugehen.